بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir sind bei Kapitel 55 von Jami' al-Tirmidhi. Babu. Babu ma ja'a fi bawli ma yu'kalu لحمه عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وعن أنس بن مالك قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله والجروح قصص. وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود، قبل أن تنزل الحدود. طبعا بارك الله فيكم، القصة مشهورة وهي قصة سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أناس من عرينة، ولكن ليس الشاهد في الحديث هو هذا، وإنما الشاهد اشربوا من ألبانها وأبوالها، فهذا الشاهد هنا اشربوا من أبوالها. وقد ثبت بارك الله فيكم أن لعاب الإبل أنها طاهرة، لعاب الإبل طاهر، وهنا أبوال الإبل طاهر، فأكثر أهل العلم على أن الحيوان الذي يؤكل لحمه، انتبه، الحيوان الذي يؤكل لحمه لعابه وبوله ودمه طاهر لعدم أبوال الإبل مثلا أو لعاب الإبل أنها غير طاهرة. بالعكس، الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة أو في الحج ولعاب الإبل يسيل على كتفه، فلو كان لعاب الإبل نجسا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما القصة بارك الله فيكم حتى لا يعني يصير عند بعض الأخوة شيء من الالتباس، كان هذا قبل أن تنزل الحدود، والجروح قصاص. ماذا فعلوا هؤلاء؟ هؤلاء قلعوا أعين الرعاة، انتبه، قوم مرضى يأتون المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويبعثهم في إبل الصدقة يأكلون ويشربون ويتداوون فيغدرون ويقتلون الرعاة. فكان هذا من باب القصاص، وكذلك من باب الزجر حتى لا يفعل آخرون مثل هذا الذي فعله، وهذا قبل نزول الحدود، قبل نزول الحدود يعني الحد، ماذا يفعل بإنسان يفعل هذا وهذا. إذن الشاهد يا أخوة أن الذي يؤكل لحمه بوله طاهر، يعني مثلا إنسان يكون مثلا في في زريبة للغنم، وغنم مثلا تبول ويأتي رذاذ عليه، فهذا لا يضره، هذا نحن الإنسان يفعل ذلك. أما الذي لا يؤكل لحمه، الذي لا يؤكل لحمه فيفهم أن بوله وروثه نجس، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر فأمر صحابيا بأن يأتيه بأحجار، فأتاه بروثة حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنها ركس أي نجس. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. كابتل 55 Die Erzählung über Tiere, die ihr Fleisch erlaubt zu verzehren ist. Verzehren mit H. Verzehren. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Anas radhiyallahu anhu erzählte: Es gab Leute von Ureina. Leute von Ureina. Diese Leute von Ureina kamen nach Medina und sie waren krank in Medina und sie haben nichts gehabt. Das heißt, man hat gesehen bei diesen Leuten, dass sie nichts gehabt haben. Kein Essen, nichts. Sie waren sehr arm. Dann hat der Prophet ﷺ sie geschickt zu Kamelstuten von der Spende. Und er sagte: Trinkt von der Milch und von Urin dieser Kamelstuten. Diese Leute von Ureina haben die Schäfer vom Propheten sallallahu alaihi wasallam getötet. Was haben sie noch gemacht? Sie haben die Kamele, Kamelstuten mitgenommen und sie haben den Islam verlassen. Man hat sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, später hat man sie festgenommen, man hat sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl, ihre Hände zu schneiden, ihre Füße zu schneiden und er hat ihre Augen, es gibt natürlich eine Überlieferung, mit Nägeln, wie sagt man, kaputt gemacht, reingestochen. Und er ließ sie in der wüsste, bis sie starben. Anas sagte, ich habe einige von ihnen gesehen, sie kriechen auf dem Boden mit ihren Mund, bis sie starben. Und Hamad sagte, der schlägt den Boden, bis er starb. Abu Isa al-Tirmidhi sagte, das ist die Aussage von den meisten Gelehrten des Wissens, dass es kein Problem ist mit dem Urin von den Tieren, die ihr Fleisch so verzehren ist. Anas sagte, der Prophet ﷺ hat ihre Augen reingestochen, weil sie das mit den Schäfern gemacht haben. Und das ist die Aussage bezüglich Waljuruhu Qisas. Das bedeutet, die Verletzungen werden gleich vergolten. Muhammad ibn Sirin sagte, der Prophet ﷺ hat das mit ihnen gemacht, weil damals noch die Strafen noch nicht herabgesandt waren. Es gab keine noch Strafgesetz. Natürlich, das geht nicht darum jetzt, um dieses Thema. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Natürlich, diese Geschichte passierte. Und einige Leute vielleicht werden so eine Geschichte nehmen, damit sie den Islam angreifen oder damit sie sich über den Islam sozusagen verärgern oder sagen, ach, schau mal die Muslime und so weiter. Erstmal, das war in einer Zeitphase, da sollte man das verstehen, es gab keine Strafgesetze und damals gab es diese Regeln, dass man vergeltet, wie genau in Tora steht, Auge mit Auge, Zahn mit Zahn. Und weil diese Leute, schau mal, wie die Sache war, ja, damit man das versteht, was hier die Gelehrten dazu erzählen. Leute kamen nach Medina, sie waren so arm, so krank. Der Prophet ﷺ hat ihnen zum Essen gegeben, hat ihnen alles gegeben. Er hat sie behandelt und was tun sie? Man macht dir so Gutes und am Ende, was tust du mit ihm? Du tötest die Schäfer. Und wie? Die haben die Schäfer, während sie im Schlaf waren. Sie haben sie gefesselt, getötet und sie haben sie mit einer Grolltat getötet, indem sie die Augen von den Schäfern reingestochen haben. Und als der Prophet davon hörte, dann hat er das vergolten, genau was sie gemacht haben. Um zwei Themen zu verhindern. Erstmal, dass die Leute sowas nicht mehr machen. Zweitens, dass man natürlich als Staat Stärke präsentiert. Nicht, dass jeder das mit dem anderen macht. Und drittens, es gab keine Strafmaß von Gesetzen und deshalb man hat das so verwirklicht, wie die Leute damals das gemacht haben. Vielleicht in unserer Zeit ist das anders, ja? Aber damals war die Sache so. Deshalb Barakallahu fikum, sagen wir aufpassen. Aber das ist nicht das Thema. Hauptthema für uns ist hier Barakallahu fikum, nicht was mit den Leuten passiert, was die Leute gemacht haben. Hauptthema ist diese zwei Wörter. Trinken von Milch, da Kamelstuten und trinken vom Urin, da Kamelstuten. Das geht darum, Barakallahu fikum jetzt. Milch ist klar. Keiner hat gesagt, du kannst es nicht machen. Aber das Problem ist ja bei Urin. Das ist Urin. Und deshalb sagen die Gelehrten, die meisten Gelehrten, es gibt natürlich einige, die sagen nein, aber die Beweise sind klar. Es gibt diesen Beweis, dass der Prophet ﷺ diesen Leuten, die krank waren, gesagt hat, sie sollten von Kamelstuten Urin trinken, dann haben sie das gemacht und sie waren dann gesund. Und es gibt noch eine Überlieferung, Barakallahu fikum, dass Speichel des Kamels vom Propheten, als er auf dem Kamel war, Speichel des Kamels auf Schulter von einem Gefährten von ihm floss, dass dies auch rein ist. Ist rein. Das heißt, wir haben jetzt zwei oder drei Beweise, die belegen, weil Kamelfleisch erlaubt ist, uns zu verzehren, dass wir das essen. Und hier, die Leute haben von Kamel Urin getrunken, es gab Speichel, deshalb Barakallahu fikum, da haben die Gelehrten eine Regel abgeleitet. Und die Regel ist, alles, was uns erlaubt ist, zu verzehren, ist rein. Urin auch, Speichel. Weil es keinen anderen Beweis gibt, der das widerspricht. Aber was nicht erlaubt ist, dann Urin, Speichel und so weiter ist unrein. Es gibt dafür noch Beweis. Es war Barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte sich sauber machen, nachdem er Notdurft verrichten. Und er sagte einem Gefährten, er sollte ihm 3 Steine bringen. Da haben wir das gelernt. Entweder mit Wasser oder mit Steinen. Er hat ihm gesagt, 3 Steine. Er hat ihm 2 Steine geholt und dann ein Stück Kot von Esel. Der Prophet sallam hat das gesehen, der hat das weggeworfen. Der hat gesagt, das ist Rix. Das ist Najis. Das ist unrein. Und von hier, Barakallahu fikum, die Regel. Was uns erlaubt ist, zu verzehren, Urin und auch Blut eigentlich ist rein, was uns nicht erlaubt ist, dann unrein. Amen. Das ist Barakallahu fikum die Überlieferung. باب ما جاء في الوضوء من الريح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح لا وضوء إلا من صوت أو ريح وعنه كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتها أو يجد فلا يخرج حتى يسمع صوتها أو يجد ريحا قال وفي الباب أي الترمذي عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال عبد الله بن مبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إذا بارك الله فيكم، الحدث إما أن يكون ببول أو بغائط، حدث يكون ببول أو بغائط، أو يكون كذلك بريح برائحة أو بصوت ريح خرج منه، وهذا يسمى كذلك الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين أي من القبل أو من الدبر، إما أن يكون بولا أو غائطا أو أن يكون ريحا أو صوتا. فمن وجد ذلك وأحدث فلا يصلي حتى يتوضأ، ولا وضوء إلا في هذه الأحوال. أما إذا الإنسان ما وجد هذا، طبعا في أمور أخرى أيضا في النوم وفي هذه المسائل ستأتي معنا، ولكن نحن نتكلم عموما الآن في هذا الباب، يعني الوضوء من الصوت والريح. يعني إنسان الشيطان يأتي ويلعب بمقعدته، الشيطان يأتي ويلعب باليتيه، ويخيل له الشيطان أنه أخرج ريحا أو سمع صوتا، فهذا لا يترك الصلاة، لا يدع الصلاة حتى يتيقن. انتبه ماذا يقول ابن المبارك، يقول إذا شك في الحدث فلا يخرج من الصلاة حتى يتيقن، بحيث تحلف. هل أنت مستعد أن تحلف على شيء غير متأكد منه؟ أكيد لا. فذلك نفس الشيء، فالأصل يا أخوة أن اليقين لا يزول بالشك. ومن كان، انتبه، من كان يقينه الوضوء فلا يخرج عنه إلا بيقين، أما بظن أو شك فلا. ما معنى ذلك؟ إنسان توضأ للصلاة وهو متأكد أنه توضأ، فشك أنه أخرج ريحا أو صوتا، فهذا ما يخرج من الصلاة وما يعيد الوضوء إلا إذا تيقن. ما معنى تيقن؟ تيقن خروج الريح، وذلك يكون إلا بالصوت. فالشيطان يأتي ويلعب بمقعدة الإنسان، يوسوس للإنسان أنه أخرج الريح أو صوت. وهنا كذلك قول ابن مبارك، قال حتى المرأة إذا خرج من قبولها شيء فكذلك تفعل هذا. طبعا هو غريب لأنه القبل غير الدبر، ولكن باعتبار أنه ما تستطيع تماما تؤكد أنه من القبل أو من الدبر، فلو خرج الريح نفس الشيء صار. طبعا هنا الريح، انتبه شوف الحديث يا أخي، فوجد ريحا بين إليتيه، الإلية هي الإلية هنا المقعدة. فأحيانا قد يتحرك الإنسان حركة ويشعر بأنه قد خرج ريح، فهذا الريح طالما إذا لم يكن الريح المعروف الذي يخرج من الدبر أو له صوت وله رائحة، فهذا ما يخرج من الصلاة. الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وضوء نيمن دورك ودناخ لفت قاسم مزفى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أبو هريرة رضوان الله عليه، أبو هريرة رضوان الله عليه اتصل تدست بقفيت صلى الله عليه وسلم زاكت كاين وضوء بفدودت فرفليكتون وضوء سنيمة كاين وضوء كان فرفليكتون وضوء سنيمة أوسا فم لفت لسن و trouve dans, je te l'offre la scène, Groy. Ou dans Groch. Abu Huraira auch erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch im Gebet ist, in der Moschee hier bedeutet im Gebet, und hat das Gefühl, was auch Gefühle hat, zwischen seinen Gesäß Muskulatur, zwischen seinen Gesäßmuskulatur, hat das Gefühl, zwischen seinen Gesäß Luft ist. Dann sollte man das Gebet nicht verlassen, bis man einen Geräusch hört oder Geruch riecht. Es gibt hier von Abdullah bin Zaid, Ali ibn Talq, Aisha ibn Abbas, ibn Mas'ud und Abu Sa'id. At-Tirmidhi sagte, und das ist die Ansicht von den Gelehrten, dass man nicht verpflichtet ist, Wudu zu machen, außer dass man etwas bringt, was Wudu ungültig macht. Wie zum Beispiel, wenn er etwas hört, Geräusch hört, und das wird Luft lassen, oder etwas riecht. Abdullah ibn al-Mubarak sagte, und bitte aufpassen hier, Ibn al-Mubarak sagte, wenn jemand Zweifel hat, etwas getan zu haben oder gebracht haben, was Wudu ungültig macht, dann sollte man kein Wudu nehmen, bis man sicher ist. Bis man sicher ist, dass man etwas gebracht hat, was Wudu ungültig gemacht hat. Und so zu das zu vergleichen mit etwas, was man schwört. Du wirst nicht bei etwas schwören, wenn du nicht sicher bist. Und wenn auch von der Geschlechtsorgan der Frau Luft rauskommt, dann sollte sie auch Wudu nehmen. Und das ist die Aussage von Shafi'i und Ishaq. Abu Huraira radhiyallahu alayhi sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah akzeptiert nicht das Gebet von einem, wenn er etwas gebracht hat, was Wudu ungültig gemacht hat, bis man Wudu genommen hat. Und das ist klar. Diese letzte Überlieferung ist klar. Wenn du kein Wudu hast, dann kannst du nicht beten. Außer jetzt in einem Fall, dass du kein Wudu nehmen kannst. Zum Beispiel du bist krank oder du hast kein Wasser und so weiter. Aber wir reden im allgemeinen normalen Fall. Barakallahu fikum, passt auf. Wudu wird ungültig, bei bestimmten Handlungen. Handlungen, also wenn du etwas machst, zum Beispiel wie schlafen. Oder zum Beispiel, wenn du Luft lässt, oder wenn du urinierst, wenn du Stuhlgang gehabt hast, oder sagen wir, Notdurft verrichtet hast, wenn du schläfst und so. Es gibt bestimmte Handlungen, bestimmte Themen, die das Wudu ungültig machen. Und unter anderem Luft lassen. Und bei Luft lassen, dann haben wir zwei Themen. Entweder Geruch oder Geräusch. Entweder Geruch oder Geräusch. Und hier ist die Sache so. Pass auf, der Shaitan, der kommt zu einem von euch, von uns allen. Und der flüstert uns ein, als ob jemand von uns Luft gelassen hat. Oder als ob jemand von uns etwas riecht oder hört. Deshalb, man sollte auf diese Einflüsterung nicht reagieren. Und man sollte auf die Grundregel bleiben. Und die Grundregel in der Religion ist Al-Yaqinu la yazulu bishakki. Das heißt, Gewissheit. Bitte aufpassen, niemals mit Zweifel oder durch, mit oder durch Zweifel aufgehoben. Das heißt, solange du Wudu hast, sicher, mit Gewissheit, dann hast du dein Wudu. Wenn Zweifel kommt, das heißt Luft lassen, Geruch, Geräusch, dann hast du dein Wudu. Du hast dein Wudu. Solange du nicht sicher bist, dass du etwas gemacht hast, dass dein Wudu ungültig geworden ist. Und schön wurde gesagt von Abdullah Mubarak. Pass auf, Abdullah Mubarak hat das sehr schön erzählt. Er hat gesagt, wirst du bei etwas schwören, wenn du nicht sicher bist? Natürlich nicht. Keiner wird dir zum Beispiel, wenn ich dir sage, wer ist hinter der Wand? Ich vermute Bruder so, ich vermute so, ich vermute so. Wirst du schwören, ich schwöre, dass die Person, die da dahinter ist, diese ist und du weißt nicht? Keiner macht das, der vernünftig ist. Und das ist auch das Gleiche. Das heißt, du verlässt das Gebet nur oder du wirst dein Wudu. Du kannst natürlich Wudu von dir selbst wiederholen. Wir haben das schon gehabt, dass man Wudu nimmt, trotz des Wudu, dass man Wudu hat. Aber wir reden über Verpflichtung, Wudu zu machen. Das heißt, du bist im Gebet und du hast das Gefühl, ich habe gerade Luft gelassen. Die Frage ist, hast du was gehört? Hast du was gerochen? Bist du sicher, dass du Luft gelassen hast? Nein, nein, nein. Dann bleibst du. Oder vielleicht, vielleicht, vielleicht bleibst du bei der Regel, machst du dein Gebet weiter. Bist du sicher? Ja, ich habe Luft gelassen. Oder ich rieche etwas. Oder ich höre etwas. Dann musst du dein Gebet abbrechen. Und du musst dann wieder Wudu nehmen, weil Allah subhanahu wa ta'ala kein Gebet akzeptiert, wenn das nicht mit Wudu ist. Also wenn jemand etwas getan hat oder gemacht hat oder gebracht hat, was Wudu ungültig macht. Meine eine Sache ist bezüglich der Frau. Ihr wisst, barakallahu fikum, dass die Frau anders ist bei dem Geschlechtsorgan, der Frau anders ist bei Geschlechtsorgan von dem Mann. Und Ausscheidungssystem und Geschlechtssystem bei der Frau sind getrennt, nicht wie bei dem Mann. Und deshalb, wenn die Frau jetzt Luft lässt von vorne, ja, ist das jetzt normal wie bei dem Mann oder ist das was anderes? Deshalb, wie gesagt, Ibn Mubarak, dass die Aussage von Shafi und Ishaq, dass sie auch Wudu nimmt, weil sie nicht genau weiß, ob das jetzt von wirklich... dass es die die Luft, was wo du ungültig macht, oder zum Beispiel, das kann manchmal eine Bewegung sein. Manchmal du wiegst dich selber, du wiegst dich selber und du hast das Gefühl, als ob du Luft gelassen hast. Aber das war keine Luft, sondern das war nur durch die Bewegung. Durch die Bewegung. Also aufpassen, Barakallahu fikum, sagen lachen, das ist sehr wichtig. Und übrigens, viele Leute haben, Barakallahu fikum, sagen lachen, viele Leute haben hier Probleme mit diesem Thema, dass viele Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, Waswasa bekommen dadurch. Das nächste Mal reden wir über, inshallah, über Schlaf. Das wird, wenn man geschlafen hat, dann muss man Wudu nehmen. Und dann erklären wir, bi'idni ta'ala, Hadith von Ibn Abbas und Hadith von Anas und andere Hadithe, barakallahu fikum, sagt man khair. طيب heute ist von 6.6. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير. من في حاجه نهبط بيتي شو ففي اسئله تفضل. نعم بيتي شو das Code von dem Tier, was der Professor für mich akzeptiert hat, kann man dann sagen, dass es von einem häuslichen Isol war? Natürlich. Nein. Natürlich. Okay. Weil das Hadith ist, weil das Hadith klar ist doch. In diesem Fall, das Hadith ist klar, dass die Überlieferung so war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gebracht ein Ba'ra, das bedeutet, diese Kot von Esel ist so, das wird rundformige. Ja, und da hat man ihm das gegeben. Ja, Rausa, heißt das Rausa. Ja, und wir wissen, Barakallahu fikum, dass wir zwei Arten von Esel haben. Das wird häuslich, Hausesel und Wildesel. Wildesel ist diese Zebra. Das ist erlaubt. Wildesel ist uns erlaubt. Aber Hausesel ist uns nicht erlaubt. Und deshalb, da geht man davon hier. Normaler Esel, wie man so als Esel kennt, wenn er jetzt draußen leben würde im Wald und nicht bei einem Menschen so häuslich, wäre er dann auch erlaubt? Nein. Diese Sorte ist dann erlaubt. Nein. Für sauber machen nach dem Wudu sowieso nicht. Das wird Kot von Tieren sowieso nicht. Ob diese Tiere uns erlaubt sind oder nicht, das darfst du nicht benutzen. Das hat damit nichts zu tun jetzt über Kot von Tieren, aber ich wollte damit was erklären. Das heißt, dass dies unrein ist. Obwohl zum Beispiel Kot von Tieren rein ist, von zum Beispiel Kuh oder Schaf oder sowas. Aber dass es was anderes ist zu benutzen. Okay. Aber wie wollten wir hier nur dieses Thema, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, das ist Najis hier. Warum ist das Najis? Weil das Fleisch vom Esel nicht zu verzehren ist. Wallahu a'lam. Ja. Nur eine Verständnisfrage zum Esel, ob das uns jetzt erlaubt ist. Ist das Kriterium, weil das, was ich unter Esel verstehe, ich rede nicht von Zebra oder so, dass wir es mal unter das Esel verstehen. So, ist das Kriterium, dass dieser Esel häuslich gehalten wird, oder ist das diese Sorte, nennen wir diese Sorte? Sorte. Okay, ob der jetzt im Wald lebt oder bei uns? Egal. Die Sorte, die als Hausesel bezeichnet wird, ist verboten. Das Fleisch ist verboten. Ja. Letzte Frage von mir noch. Ja. Da haben Sie gesagt, dass man von Tieren, die uns erlaubt werden, auch Blut. Speziell, dann habe ich es richtig verstanden. Nee, ich habe gesagt, das Blut ist rein. Nicht Najis. Also, das heißt nicht, dass du Kuhblut machst und trinkst. Nein. Das geht hier darum, dass das Blut an sich selbst. Angenommen, jetzt du schächtest ein Schaf. Und dann kommt Blut auf deine Bekleidung, dann ist das rein. Fick. Na. Sie haben gesagt, es ist wichtig, dass man darauf achtet, dass man nach Luftauslassen beim Luftauslassen weder Geräusche oder danach noch das Licht. Oder sicher ist, dass man Luft gelassen hat. Das habe ich auch gesagt. Ich vergesse. Weil mir ist unklar die Definition. Ist die äußerliche Wirkung wichtig oder an sich diese Tat? Die Tat an sich selbst, die Handlung. Die Handlung, dass man etwas rausgelassen hat. Aber es kann sein, dass du, schau mal, der Prophet hat sehr schön. Noch hörlich, das war nicht. Ja, du hast nicht gerochen, du hast nicht gehört. Aber du bist sicher, dass du Luft gelassen hast. Du bist sicher, dass du Luft gelassen hast. Nein, das ist eine gute Frage, was er stellt übrigens. Und das habe ich, ich war konkret, ich habe gesagt, auch wenn man sicher ist. Warum habe ich das Wort sicher genommen? Ich habe nicht nur gesagt, Luftgeruch und so, das habe ich auch gesagt, wenn du sicher bist. Weil manchmal, es kann sein, dass du durch deine Nase nicht riechst. Oder du hast ein Problem, zum Beispiel, wenn Gerät aus ist. Ja, wirklich. Ich meine, wenn bei ihm Gerät aus ist, angenommen. Nein, Moment. Sein Gerät ist aus und er hat zum Beispiel Verstopfung der Nase. Wie soll er das wissen? Aber der hat mit Sicherheit, ist er sicher, dass er Luft gelassen hat. Dann muss er Wudu nehmen. Aber wenn du zum Beispiel dich bewegt hast, bewegt. Und ihr wisst das, manchmal zum Beispiel jetzt, wir haben immer unsere Hände unter dem Achsel gemacht und so gemacht, bis ein Geräusch kam. Warum kommt dieser Geräusch? Durch die Reibung. Und deshalb sagte der Prophet, Wallahi, das ist sehr schön, wie der Prophet das erklärt hat. فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ Wer zwischen seinen Gesäßmuskulatur Luft, sage ich, spürt oder das Gefühl hat, da sollte er nicht das Gebet verlassen, bis er etwas gerochen hat oder etwas gehört hat. Das wird, bis er sicher ist, dass durch den After, mit klaren Wörtern jetzt, dass durch den After etwas rausgekommen ist. Und wenn du sicher bist, dann ist dein Wudu ungültig. Wenn du nicht weißt, dann machst du weiter, du hast Wudu. Hast du verstanden? Das war deine Frage. Фиг. Нам. دم الإنسان الدم اختلف فيه أهل العلم منهم من يرى أن الدم طاهر ومنهم من يرى أنه نجس واختلفوا في تفسير قوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس أو لحم خنزير أو دما مسفوحا فإنه رجس. هذا يا أخي بارك الله فيك، الرجس هنا هو عائد إلى الخنزير وليس إلى الدم، وليس إلى الدم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقاتلون ويصلون وعلى ثيابهم دم، ومنهم من كان مجروحا، جيد، وهناك قصة الصحيح قطعت في روايات يده وفي روايات رجله وهو يصلي. فذلك من هنا الدم طاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. فذلك الإنسان إذا رعف أو خرج من سنه دم إلى غير ذلك فوضوءه صحيح ويتابع الصلاة. ما العلاقة دم كافر ولا مؤمن؟ الدم دم، الكافر طاهر في أصله يعني في جسمه، ما في ما نحن ما نقول بنجاسة الكافر الحسية أو عفوا العينية، إنما نجاسة الكفر هي المعنوية، الشرك والكفر هي النجسة، أما هو كإنسان ما في طاهر. خير تبغوا دزاك فصص متبلود. Barakallah fikum, Blut haben die Gelehrten zwei Ansichten. Manche Gelehrten sagen, Blut ist unrein. Und manche sagen, rein. Natürlich, diejenigen, die sagen, unrein, die nehmen den Beweis als klarer Beweis, die nehmen die Eier vom Koran. Dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht verboten hat, außer Lahm al-Khinzir, das wird Schweinfleisch, und dann Dam al-Masfuhan, geflossenes Blut. Und sagen, fa'innahu ritz. Weil das unrein ist. Da sagen sie, unrein hier ist bezüglich Blut. Aber nein, unrein hier ist bezüglich Schweinfleisch. und nicht wegen Blut. Weil es auch durch die Sunna Beweise vorliegen, dass die Sahaba verletzt waren und sie haben gebetet. Und sie waren auch, es gab auch Blutflecken auf ihre Schwerter oder Bekleidung und die haben da drin gebetet. Wäre Blut unrein, dann hätten sie das nicht gemacht. Und deshalb richtig ist, Wallahu ta'ala, obwohl die Sache umstritten ist, dass Blut rein ist. Der sagt ja, wenn man durch die Zähne zum Beispiel Blut bekommt oder Nasenblutung, das ist auch das Gift. Die Überlieferung von Aisha. Dass man kein Wudu macht, und dass man Wudu macht, wenn man Nasenbluten hat. Diese Überlieferung ist nicht authentisch, ist schwach. Weil das schwach ist. Und es gibt keinen Beweis, der besagt, dass man Wudu erneuern muss vom Blut, dann ist das nicht. Und aufpassen, bei Ahnaf, die sagen, wenn das Blut mehr als eine Münze ist, Geldmünze, dann muss man. Wenn das weniger ist, dann nicht. Die Person, die das überliefert hat, ist ein Lügner und Betrüger. Und deshalb es gibt so eine Überlieferung nicht auf ihm. Die sagen, Hadithu Sahib al-Dirham, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Da muss man aufpassen. Wallahu a'lam. Na. Ich habe es nicht verstanden, dass Blut es gibt ein Eier. Da kommen verschiedene Themen hintereinander. Und dann sagt Allah, das ist Najis, unrein. Die Gelehrten sagen, das geht hier um Thema 2. Das ist, was Najis ist. Und nicht um 1 und 3. Ja, es geht um Schweinfleisch. In der Eier. An sich laut Hadithe. Ja, was ist? Was sagen die Hadithe? Habe ich doch erzählt. Das ist unauthentisch. Unauthentisch. Ich habe gesagt, dass im Koran steht, das, was im Koran steht, ist die Erklärung für Schweinefleisch. Ja. Aber sagen die Hadithe auch besser? Kenne ich das Hadith, was ich erwähnt habe, ist ein Hadith von einem Lügner. Ja, der hat gesagt, wenn das mehr als Geldmünze ist, dann ist das unrein. Wenn das weniger ist, dann ist das rein. Oder Entschuldigung, anders. Wenn das mehr als Geldmünze ist, dann musst du Wudu erneuern. Wenn das weniger ist, brauchst du nicht. Und der ist ein Lügner, derjenige, der das gesagt hat. Gibt es andere auch für diese? Es gibt natürlich für alles. Das ist diese Überlieferung klar erfunden, ja? Ja. Nein. Diese. Moment. Abu Kauthar macht Probleme, ja? Ja. Die Übersetzung, ich habe die Übersetzung geholt. Ich finde in dem, was mir als Offenbarung eingegeben wurde, nicht, dass vier den Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist verendetes Meta. Okay? Verendetes Meta. Oder ausgeflossenes Blut. Oder Daman Mesfuha. Oder Schweinfleisch, denn das ist ein Gräuel oder Frevel. Okay? Das ist Surat Al-An'am, die Surah 6, die Aya 445. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أوكي؟ Also das geht hier um Lahma Khinzir. Das geht, was ich dir hier erklärt habe. Das geht um Schweinfleisch. Das geht nicht um das Blut. Also das Thema Blut ist hier nicht berührt. Was? Es geht hier um Fleisch. Es wird hier, um Schweinfleisch. Das geht ja, um Schweinfleisch. Es geht nicht um Blut hier. Nee. Du darfst kein Blut trinken. Du darfst kein verendetes Tierfleisch essen. Du darfst kein Schweinfleisch essen. Aber Meter und Schweinfleisch sind unrein. Aber Blut ist rein. Tfadal. ما يجوز الاستنجاء به. هو ليس نجس. ولكن ما يجوز الاستنجاء به. للجن. ليه؟ ليس للجن نفسهم إنما لي لدوابهم. نعم تفضل أبو عمر. أبو عمر خلاص انتهى الآية؟ لأنه كان بدك تقول شيء مبارك. ما في مشكلة تقول. نحن عندنا حرية ترى. ما عندك مشكلة. لا هذه المسألة هي أنا أفهم هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم مسألة الدم. الحنابلة يرون أن الدم نجس معروف وكلام كلام أهل العلم معروف في هذه القضية وهكذا المسألة فيها خلاف والخلاف لما نختلف في شيء نرده إلى الكتاب والسنة وطالما عندنا في السنة أحاديث تدل على عكس هذا فيؤخذ بها عاكلنا حتى لو الإنسان قال لا أنا أخذ بقول أهل العلم أنه نجس طيب هذا له وهذه المسألة ما يجوز أن تتطور بحيث أنه المسلم يعادي المسلم من أجل مثل هذا الأمر ما انتبهوا لهذا بارك الله فيكم تبغودة wollte sagen, was er gehört hat von den Gelehrten und so weiter, die sagen, Blut ist unrein. Ja, natürlich. Es gibt eine Aussage von den Gelehrten, die sagen, Blut ist unrein. Aber es gibt Beweise, die anders sind. Ja? Na? Kann man das Wort Ritz übersetzen? Ritz. Normalerweise unrein. Es gibt ein Wort Rix und Ritz. Und Najas. Beide sind das gleiche. Es gibt Ritz und Rix. Ja. Ist das gleiche, ja? Ja, Rix, Rix, Nejas. Alles das gleiche, das ist unrein. Unrein. Haargräuel, ja? Der meint unrein. Okay. Na. Schuf, Ahmed Shahab. La hawla la quwwata illa billah. Hallo, ta'allamu hala. ما في إلا هلا. ما إذا أي ليست، كنت ما تفكر، هذا هو الوحيد الذي يُحرم. لكن، مثلاً، هذا الدكتور يُحرم أيضاً الحرمة، مثلاً، الإزلال أو أنواع أخرى. كيف يمكن أن يفسر indem man die Beweise sammelt. Du bist verpflichtet als Muslim die Beweise zu sammeln. Und das ist was wir hier immer sagen. Du darfst nicht einen Beweis nehmen und 10 verlassen. Klar. Also meinst du es nicht? Steht ja, was mir jetzt Offenbarung eingegeben wurde. Ja. Und Allah sagte, dass der Prophet nur mit Offenbarung spricht. Ja. Und das Verbot über... Jetzt in dieser Aya gibt es hier Meita Dam Masfu'an Lahm Khinzir. Aber in anderen Ayat auch Uma Uhilla Bihi Ligayri Allah. Auf Fisqan. Das steht hier. Auf Fisqan Uhilla Ligayri Allah Bihi. Ja. Oder etwas, wenn das nicht für Allah geschlachtet wird. nicht im Namen Allah subhanahu wa ta'ala geschlachtet wird. Es gibt andere Themen auch, die haram sind. Aber die Sunna dann erklärt den Koran. Der Koran gibt uns sozusagen große Überschriften. Und dann kommt die Sunna und die detailliert das. Und die Erklärung von Sahaba und Verständnis von Ulama erklärt detaillierter dann. Wo steht dieser Hadith, dass Sahaba Blut und Kleidung gewählt hatten? Jetzt genau weiß ich nicht. Aber authentisch. Sicher authentisch. Aber ich habe nicht alle Hadith-Bücher im Kopf. Also, ich bin nicht derjenige, der 7 Hadith-Bücher im Kopf hat. Ja, ja. Möge Allah uns bewahren. Ist das die einzige Erklärung, dass man mit Blut beten darf? Es gibt verschiedene Erklärungen. Aber diese Themen, passt auf. Ich will jetzt hier nicht immer vertieft das machen. Weil wenn du immer vertiefer machst, dann wirst du mehr Fragen bekommen. Ich gebe dir jetzt nur allgemein. Aber bei Vertiefen, bei solchen Themen, ist es in anderen Sitzungen und anderen Möglichkeiten. Bei anderen, ich meine, wären jetzt andere Leute hier, dann könnte man wirklich vertieft sprechen. Aber dann musst du mindestens arabische Sprache beherrschen. Weil bestimmte Wörter, ich kann die nicht auf Deutsch bringen. Nee, es gibt bestimmte deutsche Wörter, arabische Wörter, du kannst nicht auf Deutsch. So zum Beispiel wie das Hadith. Was ist Hadith auf Deutsch? Das ist schwer. Al-Hadith ist geschehen. Ja. Jetzt überleg dir, du sagst geschehen, wenn man das geschehen hat. Das kommt von Hadith, oder? Alaikum salam. Khair. Barakallahu fikum, zakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.